Kidzone Kino. Licht aus. Vorhang auf. Was geht ab im Kino? Hier ist der Kidzone Filmtipp. Also, dass Frauen ganz schön zickig sein können, weiß ich ja, seit ich dich kenne, Sally. Aber so schlimm wie Madonna in ihrem neuen Film bist du zum Glück nicht. In dem Streifen Stürmische Liebe Swept Away spielt Madonna die reiche und total versnobte Amber. Mit ihrem Mann und einem befreundeten Paar macht sie Urlaub auf einem umgebauten griechischen Fischkutter. Eigentlich wollte ihr Mann ihr mit der Fahrt eine Freude machen. Aber Amber ist mit ihrem Leben so unzufrieden, dass sie nichts richtig genießen kann. Aus lauter Langeweile terrorisiert sie die Besatzung des Schiffes. Besonders auf den italienischen Steward Giuseppe hat sie es abgesehen. Das kann ich nicht essen. Was ist denn damit? Naturfuzzi. Hey! Pipi! Ja, Madame. Den Fisch kann man nicht essen. Der ist schlecht. Schlecht? Tja, also wenn er Ihnen nicht das schmeckte, gefällt er Ihnen so vielleicht besser. Steht Ihnen gar nicht mal so übel, Madame. Ha, da hat Giuseppe ihr den Teller mit dem Fisch doch glatt ins Gesicht gekippt. Richtig so. Sowas würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Nur, dummerweise sitzt die verwöhnte Tussi am längeren Hebel. Doch das ändert sich bald. Warum? Wartet's ab. Als ihre Freunde einen Tauchausflug machen, überredet Amber den Italiener, ihnen mit dem Schlauchboot zu folgen. Echt dämlich. So kurz vor der Nacht. Prompt lässt der Motor des Bootes die beiden im Stich und dann geraten sie auch noch in ein Unwetter. Zum Glück stranden sie auf einer einsamen Insel. Amber will Giuseppe wieder herumkommandieren, aber jetzt dreht er den Spieß um. Er kommt nämlich mit den einfachen Lebensverhältnissen sehr viel besser klar als sie. Schnell hat er sich einen Fisch zum Essen gefangen. Ich will diesen verfluchten Fisch! Verdammter Mistkerl! Nummer 1. Beleidige mich nie wieder. Nummer 2. Ich bin jetzt der Boss. Nummer 3, wenn du essen willst, musst du es dir verdienen. Nummer 4, du wirst meine Sachen waschen. Sie können doch keine Frau schlagen, Sie abgefuckter Vollidiot. Vergiss nicht Nummer 1. Von jetzt an heißt es, Fieske, hast du mich verstanden? Wenn du in einer Stunde wieder zurück bist und meine Sachen gewaschen hast, überlege ich, ob du was zu essen kriegst. Tja, dumm gelaufen. Jetzt kommandiert der Italiener Amber herum. Doch bevor die beiden sich gegenseitig zerfleischen, fängt es plötzlich an, zwischen ihnen ganz heftig zu knistern. Wer hätte das gedacht? Die reiche Lady und der arme Fischer. Naja, es sind auch sonst keine anderen Menschen da. Als die beiden schon nicht mehr damit rechnen, nähert sich auf einmal ein Schiff. Doch Amber möchte sich gar nicht retten lassen. Sie will mit Giuseppe auf der Insel bleiben. Der will allerdings wissen, wie echt ihre Gefühle sind. Wenn du mich liebst, kannst du mich überall lieben. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich will wissen, ob die Frau eines reichen Mannes noch genauso denkt wie du. Aber welchen Unterschied macht es, wo wir sind? Bitte, ich flehe dich an, lass uns nicht weggehen. Ich liebe dich. Ich brauche Beweise. Dann können wir tun, was du willst. Ich muss wissen, ob du widerstehen kannst. Sally, jetzt bist du bestimmt gespannt, ob die beiden wirklich zusammenbleiben, oder? Los, lass uns Eintrittskarten kaufen. Und während wir uns den Film ansehen, dürfen unsere Hörer erstmal knoten.